Im Götterzimmer ist sie aufgebahrt worden. Ida Jungmann hat, zusammen mit Schwester Leandra, die Leiche gewaschen und eingekleidet. Noch während die Kerzen dort angezündet werden, beginnen der Senator und Toni Permaneder schon im Landschaftszimmer nebenan den Nachlass der Verstorbenen aufzuteilen. Eine etwas gruselige Gemütlichkeit breitet sich aus, die von Gerda erst mit Amüsement, dann mit wachsendem Missbehagen beobachtet wird. Ein Teil des wertvollen Geschirrs und des Silberzeugs sind schon auf einem langen Tisch für die Auswahl vorbereitet. Nun erst kommt auch Christian dazu. Das Service mit dem Goldrand? Das übernehme ich. Wie und ich? Also ich bitte doch, mich nicht ganz und gar zu vergessen, ja? Er betrachtet mit höchstem Interesse eine Sauciere vom Geschirr mit dem Zwiebelmuster. Was willst du denn mit dem Essgeschirr anfangen? Ich denke, mich über kurz oder lang zu verheiraten. Das ist doch wohl unmöglich. Du hättest Mutters Tod abgewartet. Ich habe diese Rücksicht genommen, ja. Tom, eigentlich kann ich nicht darüber reden, wo Toni und Gerda dabei sind. Du weißt, ich habe Verpflichtungen. Du weißt schon, die kleine Gisela... Ich weiß von keiner kleinen Gisela und will auch von keiner wissen. Sie ist von mir, Tom, von mir. Ich bin überzeugt, dass man dich belügt. Du irrst dich. Aline... Schweig! Es reicht, Tom. Ich verbitte mir ein für alle Mal jegliche Einmischung von deiner Seite. Ich bin ein erwachsener Mensch! Ein Narr bist du. Ich verbiete es dir, uns mit einer Kurtisane zu verschwägern und unser Geld ihr in den Schoß zu werfen. Du willst ihren Kindern wohl unseren Namen geben? Ja, wo sie doch meine Frau wird. Dann lass ich die für kindisch erklären. Ich lasse dich einsperren. Ich mache dich zunichte. Wir sind darin fertig. Ida Jungmann hat die Tür des Sterbezimmers geöffnet. Unwillkürlich sind die beiden Brüder herangetreten und werfen einen Moment lang einen Blick hinein auf die tote Konsulin, wie sie dort aufgebahrt liegt, eine Jesusfigur auf schwarzem Podest neben ihr, all die brennenden Kerzen in den silbernen Kandelabern rings um das Totenbett. Für Mutter bist du immer der bessere Sohn gewesen. Aber solange ich denken kann, hast du auf mich eine Kälte ausströmen lassen, das mich in deiner Gegenwart beständig gefroren hat. Ich kann nicht den ganzen Tag an deine Krankheiten denken. Vielleicht bin ich ja kränker als du. Das ist ein starkes Stück. Toni, Gerda, er sagt, er sei kränker als ich. Jetzt begeht Christian wieder eine seiner distanzlosen Geschmacklosigkeiten. Er hebt sein Beinkleid an und lässt Gerda und Toni eines seiner bleichen, dürren Beine sehen. Schau her. Hier. Ich kann vor Schmerzen kaum gehen. Christian! Mein Gott, worüber streitet ihr eigentlich? Ihr tut, als wäre es eine Ehre, der Kränkere zu sein. Toni mag sich das nicht länger anhören. Sie steht auf, begibt sich nach nebenan ins Zimmer mit der toten Mutter. Sie schließt die Tür hinter sich und lehnt sich mit dem Rücken dagegen. Thomas, wir werden ja sehen, wer von uns beiden früher stirbt. Senator Buddenbrook sitzt im Behandlungszimmer von Zahnarzt Brecht. Es riecht dort scharf medikamentös. Seit dem vergangenen Tag schon leidet der Patient unter einem wilden, brennenden und bohrenden Schmerz, der sich von einem kranken Backenzahn aus der ganzen Seite des Unterkiefers bemächtigt und ihm Stunde für Stunde der letzten Nacht den Schlaf geraubt hat. Selbst die Senatssitzung heute Vormittag hat Buddenbrook vorzeitig verlassen müssen. Nun sitzt er in dem großen, verstellbaren Stuhl mit Kopfpolster und grün plüschenden Armlehnen, legt den Kopf zurück, öffnet den Mund und schließt die Augen. Herr Brecht macht sich mit einem kleinen Spiegel und einem Stahlstäbchen in seinem Mund zu schaffen. Wir müssen zur Extraktion schreiten. Schreiten Sie. Thomas Buddenbrook hält sich mit beiden Händen an den Samtarmpolstern fest. Er spürt kaum das Ansetzen und Zugreifen der Zange, bemerkt dann aber an dem Knirschen in seinem Mund sowie an dem wachsenden, immer schmerzhafter und wütender werdenden Druck, dem sein ganzer Kopf ausgesetzt ist, dass wohl alles auf dem besten Wege ist. Plötzlich gibt es einen furchtbaren Stoß, eine Erschütterung, als würde ihm das Genick gebrochen. Er öffnet hastig die Augen. Der Druck ist fort. Aber sein Kopf dröhnt und der Schmerz tobt weiter heiß in dem entzündeten und strapazierten Kiefer. Der Zahn. Was? Der Zahn ist abgebrochen. Die Wurzeln müssen einzeln entfernt werden. mittels eines Hebels. Es sind 4 an der Zahl. Man verabredet sich für den nächsten Tag zur Fortsetzung der Behandlung. Nachdem Herr Brecht selbst sichtlich mitgenommen noch eine Spülung und eine Pinselung zur vorläufigen Linderung des Schmerzes vorgenommen hat, verlässt der Senator das Behandlungszimmer und die Brechtsche Wohnung. Die frische Luft scheint ihm gut zu tun. Der Senator Buddenbrook geht langsam durch die Straßen in Richtung Bäckergrube, mechanisch Grüße erwidernd, mit sinnendem und unklarem Blick, als dächte er darüber nach, wie ihm eigentlich zumute ist. Thomas. So trifft ihn Stefan Kistenmarker, der alte Schulfreund. Was machst du hier? Du hast doch Sitzung. Kleiner Schwindel, weißt du? Die Augen. Die frische Luft wird mir gut tun. Soll ich dich begleiten? Schon gut. Ich gehe jetzt nach Hause und ruhe mich erstmal aus. Endlich nach Hause. Dazu muss er die Straßenseite wechseln. Ganz plötzlich überfällt ihn eine Übelkeit. Noch ehe er die Mitte des Fahrdamms erreicht hat, vollführt Thomas Buddenbrook eine halbe Drehung und schlägt mit ausgestreckten Armen vornüber auf das nasse Pflaster. Er ist aufs Gesicht gefallen, unter dem sofort eine Blutlache sich auszubreiten beginnt. Sein Hut rollt ein Stück des Fahrdammes hinunter. Sein Pelz ist mit Kot bespritzt. Seine Hände in den weißen Glacé-Handschuhen liegen ausgestreckt in der Pfütze. So bleibt er liegen, bis ein paar Leute herankommen und ihn umwenden.